Weil es mir nicht mag behagen, dass ich soll den Maulkorb tragen, darum weine ich so sehr. Darum weine ich so sehr. Sie mir mein Recht gewitzt und sie mir mein Blut verspritzt, darum weine ich so sehr. Darum weine ich so sehr. Bitte, warum weinst du so sehr? Bitte, warum weinst du so sehr? Gastarbeiter in Millionen wollen unser Land sich holen, darum weine ich so sehr. Darum weine ich so sehr.